Zu meinem 105. Geburtstag vom Präsidenten Kim Il-sung gab jüngst das Vorbereitungskomitee der Demokratischen Republik Kongo für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne das Bulletin Kim Il-sung Mann des Jahrhunderts heraus. Im Bulletin wurde hervorgehoben, Präsident Kim Il-sung sei Bahnbrecher und Pionier des Zeitalters der Souveränität, der durch die Begründung der Zhuzhi-Ideologie den fortschrittlichen Menschen den Weg erhellt habe, hervorragender Veteran der Weltpolitik, der sein ganzes Leben lang unter dem Banner des Antiimperialismus und der Souveränität die Sache für die Souveränität der Menschheit geleitet habe, sowie beispielloser heiliger Mann, der mit edler Menschenliebe und Tugend die Welt in Bewunderung versetzt habe. Selbst die Politiker der feindlichen Länder hätten seine edlen Charakterzüge anerkannt.